Ich kenne ein Mädchen, das schneidet sich in ihr Fleisch. Sie trinkt viel Alkohol und nimmt gelegentlich auch anderen Scheiß. Ich nenne dieses Mädchen eine Tochter Babylons. Ihr Leben ist beschissen und sie versucht zu entkommen. Und ich bete für Hoffnung und ich bete für Kraft. Ich bete für Liebe und ich hoffe, dass sie es schafft. Ja, ich bete für Klarheit und ich bete für Licht. Ich würde dir gern helfen, doch wie, das weiß ich nicht. Er fühlt sich klein, obwohl er groß ist und hat den Durchblick verloren. Dieser Junge raucht Ganja gegen seinen Schmerz. Er sehnt sich nach Momenten voller Wärme, doch fühlt nur Kälte um sein Herz. Und ich bete für Liebe und ich bete für Licht. Ich bete dafür, dass er die dunklen Wolken durchbricht. Ja, ich bete für Einsicht und ich bete für mich, dass es mir nie mehr so scheiße geht, denn dieser Junge war ich. Ich kenne viele Menschen, die unzufrieden sind. Sie sehnen sich nach einem anderen Leben oder wünschen, sie wären wieder Kind. Irgendetwas ist zerbrochen, die Scherben passen nicht zusammen. Nur dunkle Wege, die sie gehen können, keiner, der ihnen helfen kann. Und ich bete für Heilung und dass die Sonne wieder scheint. Ich bete dafür, dass ihr euch mit dem Glück der Welt vereint. Ich bete für Mut und Kraft, immer weiter zu gehen. Alle Wege werden sich vereinen und werden uns nach Zion führen.